Deutschlandfunk, Medias Res. Nur noch 38 Tage sind es bis zum Brexit. Und noch immer ist einiges, was die Abstimmung vor etwa 2,5 Jahren betrifft, immer noch nicht geklärt. Zum Beispiel, wie stark Facebook und die Datenanalysefirma Cambridge Analytica womöglich dazu beigetragen haben, das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger damals zu beeinflussen. Das britische Parlament hat nach 18 Monaten Untersuchung dazu jetzt einen rund 100-seitigen Bericht vorgelegt. Tobias Armbruster, unser Korrespondent in London, was steht drin? Auf jeden Fall steht da nichts drin, was Facebook wirklich freuen kann. Dieser Report kommt nämlich zu dem Schluss, dass Facebook, aber auch andere Internetunternehmen zurzeit noch völlig ungestört ihren Geschäften nachgehen können. Der Konzern darf Daten einsammeln, weiterverkaufen, alles ohne besondere Kontrolle. Und damit sagt dieses Komitee, damit schließt dieser Bericht, mit dieser Praxis sollte Schluss sein. Unternehmen wie Facebook sollten einen ethischen Kodex unterschreiben. Es soll eine neue Regulierungsbehörde hier in Großbritannien geben, die das alles überwachen soll. Und wenn nötig, dann soll es auch deftige Strafen geben. Dieser Report nennt Deutschland da als ein positives Beispiel mit seinem Gesetz, das ja bekannt ist, seit dem vergangenen Jahr in Kraft, das Gesetz gegen Fake News und Hate Speech. Also das ist ein Beispiel, das ausdrücklich genannt wird in diesem Papier. Also ganz klare Ansage, Regulierung. Aber es gibt darauf, und das ist wahrscheinlich besonders schmerzhaft, auch deutliche Worte an den Facebook-Chef. Da ist die Rede davon, dass Mark Zuckerberg überhaupt keinen Respekt gegenüber dieser Untersuchung im Unterhaus gezeigt habe. Der Parlamentsausschuss, der habe ihn dreimal eingeladen. Dreimal ist er nicht erschienen. Stattdessen soll er Mitarbeiter geschickt haben, Junior-Mitarbeiter, alles Leute, die keine wirkliche Ahnung hatten. Und dann steht in diesem Bericht außerdem der Begriff digitale Gangster. Als solche würden sich nämlich Tech-Unternehmen so wie Facebook aufführen. Und die britische Regierung sollte endlich alles tun, um das zu verhindern, um das zu unterbinden. Also ein deutlicher Aufruf zu mehr Kontrolle von Internetplattformen, die Zeiten völlig freier, selbstregulierter Internetplattformen, so wie Facebook, die seien endlich vorbei. So heißt es in dem Bericht. Der Vorwurf der Wahlbeeinflussung, auch des Referendums, steht ja immer noch im Raum. Welche Hinweise liefert denn der Bericht auf Manipulation? Na, da gibt es jede Menge Hinweise. Und das ist das eigentlich Besorgniserregende für jeden, der sich diesen Bericht einmal ansieht, der diesen Bericht einmal liest. Das Unterhauskomitee rät dringend dazu, alle britischen Wahlen seit 2014 noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist offenbar groß, dass Firmen so wie Facebook da massiv manipuliert haben. Der Datenskandal um Cambridge Analytica ist da nur ein Beispiel. Und dieses Komitee hatte dieses Unternehmen und seine Praktiken schon Monate vorher auf dem Schirm, bevor das Ganze im vergangenen Jahr so hochgekocht ist. Und Facebook behauptet bei solchen Anschuldigungen ja immer, da habe man nicht aufgepasst. Das haben wir im letzten Jahr auch wieder von ihm gehört. Und dieser Bericht sagt jetzt eben knallhart, Manipulation und unkontrollierter Datenhandel sind ganz zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Facebook. Damit verdient Facebook sozusagen Geld. Der Bericht nennt aber auch jede Menge Beispiele über andere Unregelmäßigkeiten, russische Einflussnahmen auf westliche Wahlen, Weblinks, die massenhaft global weiterverlinkt werden mit dem Ziel, demokratische Systeme in Misskredit zu bringen. Die Liste ist also lang und ein Facebook-Mitarbeiter soll diese ganzen Praktiken dem Ausschuss gegenüber verneint haben und mittlerweile sei klar, dass er nicht die Wahrheit gesagt habe. Also auch der Vorwurf der Lüge steht da im Raum und natürlich ist auch der Brexit Teil dieses Berichts, da wird auch drauf abgehoben, da gab es auch jede Menge, wenn man das so sagen kann, Unregelmäßigkeiten, sagen die Parlamentarier, auch die Vote Leave-Kampagne in Großbritannien, also die Plattform des Pro-Brexit-Lagers, die ist betroffen, da sagt der Report, es sei nicht hundertprozentig klar in vielen Fällen, woher eigentlich das Geld komme, aus welchen Quellen diese Kampagne finanziert wurde. Also auch da ein starker Link in diesem Bericht. Wie reagiert Facebook jetzt darauf? Auf diesen Bericht? Ja, wahrscheinlich so wie man das von einem windschnittigen, sage ich mal, Tech-Unternehmen wie Facebook erwarten kann. Das Unternehmen sagt, wir sind froh, mit dem Komitee zusammengearbeitet zu haben und wir unterstützen jede Regulierung, die wirklich nötig ist und auch Änderungen am Wahlrecht, da sind wir auch dafür. Und es gäbe natürlich auch bei Facebook noch immer eine Menge zu tun, aber auch das sagt Facebook schon heute, sei das Unternehmen nicht mehr das gleiche wie vor einem Jahr, da habe sich einiges geändert. Also das können wir sicher alles abhaken unter Standardantworten aus einer Unternehmenspressestelle. Vielleicht noch in Kürze, gibt es noch einen Hinweis darauf, wie die britische Regierung jetzt konkret agieren möchte, welche neuen Regulierungen jetzt vielleicht auch folgen? Naja, so eine richtige Antwort gab es darauf noch nicht. Wie gesagt, Deutschland wird als Beispiel genannt. Ich muss sagen, ich finde diesen Bericht, wenn man ihn sich ansieht, er ist eigentlich extrem dramatisch, hätte gestern in dieser Woche große Schlagzeilen verdient. Hier in Großbritannien läuft gerade alles eher unter dem Motto Brexit-Kampagne. Und da ist dieser Facebook-Bericht, das muss man leider sagen, so etwas durch den Rost gefallen. Also der hätte sicher in normalen Zeiten eine riesige Aufmerksamkeit bekommen. Tobias Armbruster, unser Korrespondent in London. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.